Matrosentreiber an der englischen Küste, nicht weit von der Hafenstadt Bristol entfernt. An einem späten Februarabend polterte ein stämmiger Seemann mit einer brandroten Narbe quer im Gesicht und einer schweren Kiste auf den Schultern durch die Tür der Gaststube. Verdammt, lieber Kahn hier, wie mir scheint. Hey! Gibt's denn hier keine Bedienung? Guten Abend, Seemann. Führst du hier die Wirtschaft, mein Junge? Ja, mit meiner Mutter. Du erlaubst doch, dass ich erst mal mein Gepäck ablade, hm? Verflucht schwer, so eine Seemannskiste. Wie heißt du? Jim Hawkins, Seemann. Du darfst mich Captain nennen. Habt ihr einen ordentlichen Rum an Bord, Jim? Ja, Captain. Dann bring mir ein großes Glas davon. Sofort, Captain. Habt ihr hier viele Gäste? Leider nein. Gut, mein Junge, dann werde ich hier eine Weile vor Anker gehen. Der Rum, Captain. Danke. So, hier sind drei Goldstücke, Jim. Die reichen für den Anfang. Gib sie deiner Mutter. Dafür brauche ich eine Koje zum Schlafen, einen Platz für meine Seemannskiste und vor allen Dingen Rum. Viel Rum. Ja, Captain. Du hast auch gute Augen, mein Junge. Oh, ich denke schon. Dann schau dir alle Seeleute, die hier in die Gegend kommen, gut an. Und wenn du einen siehst, der ein Holzbein hat, dann sag mir Bescheid. Aber verdammt schnell, denn dieser Stelzfuß ist ein gefährlicher Mann. Wenn du deine Augen offen hältst, bekommst du jeden Monat einen Schilling von mir. So, und jetzt bring mir noch einen Rum. 15 Mann auf des toten Manns Kiste, jo, und ne Buddel voll Rum. Was ist das für ein Lied, Captain? Du hast wohl noch nie etwas vom alten Flint gehört, was? Ihr meint Flint, den Seeräuber? Genau den, Jim. Und das war sein Lied. Sturm und Teufel holten die anderen, jo, und ne Buddel voll Rum. Der Kapitän blieb im Admiral Benbow und längst schon war das Geld verbraucht, das er Jim am ersten Tag gegeben hatte. Tagsüber hielt er sich meistens am Strand auf und beobachtete die See mit einem Messingfernrohr. Und abends saß er in der Gaststube, trank unmäßig viel Rum und gröhlte mit heiserer Stimme Seemannslieder. Monate waren vergangen, als Jim eines Tages einen kleinen blassen Mann den Schankraum betreten sah. Er trug einen Säbel und an seiner linken Hand fehlten zwei Finger. Als er sich vorsichtig in der Gaststube umgesehen hatte, entdeckte er den Kapitän an einem Tisch. Hier hast du dich also verkrochen, Bill Bones. Schwarzer Hund! Da bin ich aber froh, dass du deinen alten Schiffskameraden gleich wiedererkannt hast. Schönste Grüße von den anderen und wir haben dich nicht vergessen, Bill Bones. Ihr habt mich also gefunden. Was wollt ihr von mir? Ja, das weißt du doch genau, alter Junge. Flints Erbe! Wenn wir die Sache gemeinsam machen, bekommt jeder einen genügend großen Anteil. Nein und nochmals nein. Und wenn es zum Hängen kommt? Dann sollen alle baumeln, alle. Verstehst du? Sag es den anderen. Jetzt verschwinde, bevor ich dich zur Hölle schicke. Eine zweite Narbe in deinem versoffenen Gesicht würde dir gewiss gut stehen, Bill Bones. Ach, du kleiner Ratte, wagst es, den Säbel gegen mich zu ziehen? Hier hast du eine Antwort. Der Kapitän wurde auf seinen Säbel gezogen und es entbrannte ein heftiger Kampf. Tische und Stühle wurden dabei umgeworfen und Flaschen polterten aus den Regalen. Jim war hinter dem Schanktisch in Deckung gegangen. Von dort sah er, wie der Kapitän zu einem furchtbaren Hieb ausholte, der den schwarzen Hund ganz sicher von Kopf bis Fuß in zwei Hälften gespalten hätte, wäre dieser nicht im letzten Augenblick mit einem schnellen Satz zur Tür hinausgesprungen. Schwer atmend ließ sich der Kapitän auf einen Stuhl fallen. Schnell, bring mir ein großes Glas Rum, Jim! Hier, Captain. Danke, mein Junge. Hör zu, Jim. Der schwarze Hund gehörte zur alten Mannschaft von Flint. Das sind alle schlechte Kerle. Jetzt wollen sie Flints Erbe. Ich bin der Einzige, der weiß, wo es versteckt ist. Flint hat es mir verraten, als er im Sterben lag. Jim, sie werden wiederkommen und mir den schwarzen Brief bringen. bedeutet der schwarze Brief, Captain? Das ist die letzte Mahnung. Hörst du das Klopfen, Jim? Das ist der blinde Po. Er kommt hierher. Schnell, verriegel die Tür, Jim! Zu spät, Captain. Zeit genug, um von hier zu verschwinden, bevor die Bande kommt. Oh! Captain! Hey, Captain! Was ist mit euch? Mutter! Mutter, komm schnell! Der Captain ist ohnmächtig geworden. Mein Gott! Der arme Mann! Ich lauf schnell ins Dorf und hole Dr. Livesey. Nein, Jim. Er ist tot. Ein Schlaganfall. Der viele rum hat ihn umgebracht. Wir müssen fort von hier, Mutter. Die Bande wird zurückkommen. Welche Bande? Der Kapitän hatte Feinde. Ehemalige Seeräuber. Sie haben ihm den schwarzen Brief geschickt. Sie werden wiederkommen. Jim, der Kapitän schuldet uns eine Menge Geld. Er hat hier monatelang gewohnt, ohne zu zahlen. Vielleicht finden wir ein paar Goldstücke in seiner Seemannskiste. Den Schlüssel zu der Kiste trug er immer um den Hals. Warte. Ja, hier ist er. Jetzt schnell in das Zimmer des Kapitäns. Nimm die Lampe mit, Mutter. So, die Kiste ist offen. Halt die Lampe ein bisschen höher, Mutter, damit ich sehen kann, was drin ist. Kompass, zwei Rollen Tabak, ein Messer, eine Taschenuhr. Hier ist ein Beutel mit Goldstücken. Ich werde mir nur so viel davon nehmen, wie mir der Kapitän schuldig war. Den Rest werden sich diese Schurken nehmen. Ich will nur haben, was mir zusteht. Hier ist noch ein Umschlag mit Papieren. Ich werde ihn mitnehmen. Vielleicht erfahren wir daraus etwas über die Herkunft des Kapitäns. Sie kommen, Mutter. Wir müssen weg. Mach auf, Milbord. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Komm, Mutter, durch den Hinterausgang. Er wird sich vertrocknen haben, diese elende Feigling. Mach die Tür auf, Leute! Sie konnten, liefen sie in der schützenden Dunkelheit ins nahe Dorf. Jim brachte seine Mutter bei Bekannten unter und ging dann zu Dr. Livesey, der sich seit dem Tod seines Vaters sehr um ihn gekümmert hatte. Aber der Doktor war nicht zu Hause. Man sagte Jim, dass er auf dem Schloss bei seinem alten Freund Baron Trelawney sei. Und so machte sich der Junge auf den Weg dorthin. Er wurde auch sofort vorgelassen und aufgeregt erzählte er, was dem Admiral Benbow vorgefallen war. Das ist eine tolle Geschichte, Jim. Was sagten wir dazu, Baron? Man muss sofort die Polizei verständigen. Die Kerle werden längst über alle Berge sein. Was wollte die Bande von Bill Bones, Jim? Geld bestimmt nicht. Denn davon hatte der Kapitän nicht viel. Aber vielleicht dieses Papier hier. Der Umschlag lag ganz unten in der Kiste. Ich habe ihn mitgenommen. Wenn es dir recht ist, Jim, werden wir das Päckchen jetzt gemeinsam öffnen. Bitte, Dr. Livesey. Das scheint mir die Landkarte einer Insel zu sein. Mit den genauen Längen und Breitenangaben. Und hier, hier sind drei Kreuze eingezeichnet. Daneben steht Hauptmasse des Schatzes. Versteht ihr das, Baron? Darf ich mal sehen? Bitte. Da oben in der Ecke steht der Name. Flint. Kein Zweifel. Auf dieser Insel hat der alte Seeräuber Flint seine Schätze, die er im Laufe seines Lebens zusammengestohlen hatte, vergraben. Das muss ein Riesenvermögen sein. Die ehemalige Mannschaft von Flint wusste von der Existenz dieser Karte und danach haben sie im Admiral Benbow gesucht. Zum Glück ist uns die Karte in die Hände gefallen. Ja. Dr. Livesey, ihr werdet morgen einen Nachfolger für eure Praxis suchen. Und ich werde inzwischen nach Bristol reisen, ein Schiff ausrüsten lassen und eine gute Mannschaft anheuern. Und dann geht es auf große Fahrt zur Schatzinsel. Denn wir werden Flints Vermögen ausgraben. Meint ihr das im Ernst, Baron? Aber ja. Die genaue Anweisung, wo der Schatz vergraben liegt, ist da in der Karte verzeichnet. Hier steht vom Abhang des Hügels aus Richtung 1 Grad nach Nord-Nord-Ost, dann weiter Ost-Süd-Ost zu Ost, bei den drei großen Bäumen. Sie, Dr. Livesey, werden unser Schiffsarzt sein. Gerne. Ich der Admiral und Jim Hawkins nehmen wir natürlich auch mit als Küchenjungen. Aye, aye, Sir. Schon wenige Wochen später waren Jim, Dr. Livesey und Baron Trelawney mit einer angeheuerten Mannschaft auf hoher See. Ihr Schiff hieß Hispaniola und war ein seetüchtiger Segler. Nachdem sie schon ein paar Tage unterwegs waren, bat der Kapitän des Schiffes Baron Trelawney und Dr. Livesey zu einer Unterredung in seine Kajüte. Ihr wolltet uns sprechen, Kapitän Smollett? Nehmt es mir nicht übel, Sir, wenn ich ganz offen meine Meinung sage. Aber mir gefällt das ganze Unternehmen nicht und die Mannschaft gefällt mir auch nicht. Vielleicht gefällt euch auch der Eigentümer des Schiffes nicht. Wollt ihr denn nicht uns die Gründe für euer Missbehagen angeben, Kapitän? Ich wurde engagiert, die Fahrt auf versiegelte Order hin zu unternehmen. Das heißt, die Hispaniola nach Weisung des Herrn Baron an einen unbekannten Ort zu bringen. Aber ich muss erfahren, dass jeder Mann der Besatzung über das Reiseziel besser unterrichtet ist als der Kapitän. Das ist doch nicht möglich. Ich höre, dass wir eine Insel ansteuern werden, um dort nach einem verborgenen Schatz zu suchen. Das ist ein sehr gefährliches Unternehmen. Und was die Mannschaft betrifft, es wäre besser gewesen, wenn man es mir überlassen hätte, die Leute anzuheuern. Ich habe schon Silver, unseren Schiffskoch, zufällig in Bristol kennengelernt. Und da haben wir die ganze Mannschaft an einem einzigen Tag zusammengesucht. Das sind alles erfahrene, tüchtige Seeleute. Auf mich machen die Burschen keinen so guten Eindruck. Ich habe auf jeden Fall das Pulver und die Waffen in einem Rahmen unter meiner Kajüte unterbringen lassen. Befürchtet ihr eine Meuterei, Kapitän? Das habe ich nicht gesagt. Aber ich bin für die Sicherheit auf dem Schiff verantwortlich. Ich hielt es für meine Pflicht, euch davon zu unterrichten. Mit diesen Worten verließ der Kapitän die Kajüte und die Zurückgebliebenen machten ziemlich betroffene Gesichter. Jim Hawkins war der Küchenjunge auf der Hispaniola. Er half dem Schiffskoch John Silver in der Kombüse. Der Mann hatte ein Holzbein und bewegte sich an einer Krücke vorwärts. Als Jim den langen John das erste Mal sah, erinnerte er sich an die Worte von Bill Bones. Halte deine Augen offen, Jim. Und wenn du einen siehst, der ein Holzbein hat, dann sag mir Bescheid. Aber verdammt schnell, denn dieser schnell verscheuchte Jim diese Gedanken wieder, denn John Silver war einer der freundlichsten Männer, die er je kennengelernt hatte, und er genoss bei der Mannschaft hohes Ansehen. Jim arbeitete gern mit ihm zusammen. In einer Ecke der Kombüse hatte John Silver einen Käfig mit einem sprechenden Papagei, den er Captain Flint nannte. Reich mir mal die Töpfe rüber, Jim. Bitte, Mr. Silver. So, und jetzt soll uns Captain Flint prophezeien, was bei unserer Reise herauskommt. Was sagst du, Captain? Dublonen! Goldene Dublonen! Du bist ein kluges Tier. Weißt du, dass Captain Flint mindestens 200 Jahre alt ist, Chip? Ich möchte wetten, dass er früher einmal mit richtigen Seeräubern gesegelt ist. Stimmt's, Captain? Na, hier hast du ein Stück Zucker und nun halt deinen Schnabel, Captain Flint. Und ich nur sein Quartiermeister. Aber ich sage euch, Leute, selbst Flint hatte Angst vor mir. Also versucht nicht, dem alten John Silver zu hintergehen. Nein, was, wohin denkst du? Wenn ich auch nur ein Bein habe, so ist auch mehr Verstand in meinem Kopf als in all euren zusammen. Ja, ja, schon, aber kannst du uns vielleicht sagen, John, wie lange wir uns noch von diesem Kapitän Smollett herumkommandieren lassen sollen? Ich rate euch noch so lange durchzuhalten, bis ich euch das Zeichen gebe. Wie lange soll das noch? Weiß einer von euch, wo der Schatz liegt? Nein. Natürlich nicht. Denn die Karte hat der Baron und er wird sie gut versteckt haben. Dieser Kapitän Smollett ist ein tüchtiger Seemann. Er hat mehr Erfahrung als wir. Er soll uns erstmal sicher zu der Schatzinsel steuern. Ja, und was werden wir mit dem Baron und seinen Leuten machen, wenn es losgeht? Also, wenn ihr mich fragt, tote Männer reden nicht. Da kommt's, Smollett. Schneller Lied, Leute. 15 Mann auf des toten Manns Kiste. Ohne Bagger fall rum. Sturm und Teufel rollen die anderen. Ja, ohne Bagger fall rum. Geht jetzt in eure Kajüten, Männer. Wir haben morgen wieder einen anstrengenden Tag vor uns. Aye, aye, Sir. Als John Silver und die Seeleute von Deck waren, verließ Jim das Fass. Er lief sofort in die Kajüte und berichtete dem Kapitän, Dr. Livesey und dem Baron, was er gehört hatte. John Silver ist also der Anführer der Bande. Ich muss sagen, er hat es meisterhaft verstanden, uns durch seine heuchlerische Freundlichkeit zum Narren zu halten. Ihr, Kapitän Smollett, wart der Einzige, der der Mannschaft von Anfang an nicht trautet. Was sollen wir jetzt tun? Umkehren können wir nicht mehr. Und wenn ich jetzt den Befehl zur Rückreise gebe, würde die Meuterei sofort ausbrechen. Die Bande lässt uns zunächst nur noch Zeit, bis der Schatz gefunden ist. Ich schlage also vor, dass wir noch warten. Kommt es zum Kampf, müssen wir versuchen, die Meuterer unschädlich zu machen. Ja. Mit euren drei mitgebrachten Dienern, Baron, sind wir 7 Mann gegen 19 auf der Gegenseite. Jim Hawkins, du kannst uns in dieser Sache sehr helfen. Das hast du heute bewiesen. Beobachte Silver und seine Bande. Und wenn du etwas Verdächtiges bemerkst, sagst du uns sofort Bescheid. Ja, Dr. Livesey. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Hispaniola endlich die Küste der Schatzinseln und ging vor Anker. Boote wurden zu Wasser gelassen, den Kapitän Smollett hatte der Mannschaft einen ersten Ausflug an Land versprochen. Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang sollte ein Kanonenschuss das Zeichen zur Rückkehr auf das Schiff geben. Der Kapitän, Dr. Livesey und der Baron blieben auf der Hispaniola zurück, während Jim Hawkins mit zur Insel fuhr. Kaum war das Boot, in dem er saß, ans Ufer gestoßen, als der Junge auch schon an den Strand sprang und so schnell er konnte im Dickicht verschwand, denn er wollte auf eigene Faust die Insel erkunden. Er lief immer weiter ins Innere, bis er zu einem Hügel kam. Da prasselte plötzlich eine Lawine von Steinen gegen ihn nieder. Als er nach oben blickte, sah er eine wilde Gestalt auf dem Felsen stehen, mit zerlumpten Kleidern aus altem Segeltuch und langen, zottigen Haaren. Als Jim seine Pistole zog, warf sich der Wilde vor ihm auf die Knie. Erbarmen. Erbarmen. Wer bist du? Ich bin der arme Ben Gunn. Über 3 Jahre lang habe ich mit keinem Menschen ein Wort gesprochen. Bist du ein Schiffbrüchiger? Nein, nein. Ich wurde auf dieser Insel ausgesetzt. Sag, mein Junge, du bist doch nicht etwa von Flints Schiff? Nein, Flint ist tot. Aber wir haben einige Männer seiner alten Mannschaft an Bord. Ist einer darunter, der nur ein Bein hat? Meinst du Silver? Ja, ja, den meine ich. John Silver. Vor dem müsst ihr euch in Acht nehmen. Als Jim merkte, dass Ben Gunn kein Freund von Silver und seiner Bande war, erzählte er ihm die ganze Geschichte von ihrem Vorhaben und der schwierigen Lage, in der sie sich befanden. Ja, also Silvers Leute sind also in der Überzahl. Ja. Aber verlasst euch auf Ben Gunn. Er ist der Mann, der euch helfen wird. Meinst du... Meinst du, der Baron wird mich mit zurück nach England nehmen, wenn ich euch beistehe? Ganz sicher, Ben Gunn. Denn der Baron ist ein Ehrenmann. Ja, also, ich war auf Flints Schiff. Wir ankerten vor der Küste, als er mit 6 Seeleuten seine Schätze auf dieser Insel vergrub. Zurück kam er allein. Die 6 Mitwässer hatte er getötet. Nur er wusste also, wo der Schatz vergraben lag. Vor 3 Jahren fuhr ich auf einem anderen Schiff. Und wir kamen hier vorbei. Jungs, sag ich, Jungs, auf dieser Insel liegt Flints Schatz. Lass uns an Land gehen und ihn heben. 12 Tage lang haben wir gegraben und gesucht. Dann ließen sie mich hier zurück, voll Wut, dass sie nichts gefunden hatten. Was war das? Das Zeichen zur Rückkehr. Aber es ist noch viel zu früh. Gewehrschüsse. Das kann nur bedeuten, dass der Ausstand ausgebrochen ist. Komm mit, Ben Gunn. Wir müssen ihnen beistehen. Jim und Ben Gunn liefen durch das Dickicht in Richtung der Küste. Plötzlich sahen sie zwischen den Bäumen die englische Flagge wehen. Was bedeutet die englische Flagge, Ben Gunn? Ja, deine Leute sind auf der Insel. Denn John Severs hätte sicher die schwarze Seeräuberfahne geflaggt. Hinter den Bäumen ist ein altes Blockhaus, das Flint vor Jahren gebaut hat. Wahrscheinlich haben sich seine Freunde darin verschanzt. Komm, wir müssen zu ihnen. Nein. Ich gehe nicht mit. Ich habe gute Gründe, mich versteckt zu halten. Rede du erst mit deinem Baron, ja? Erzähl ihm von mir. Und wenn ihr dann die Hilfe von Ben Gunn braucht, weißt du ja, wo ich zu finden bin. Ja, und noch etwas. Ich habe mir in diesen 3 Jahren ein kleines Boot zusammengebaut. Es ist dort unten, unter dem weißen Felsen versteckt. Wenn du es brauchen solltest, kannst du es dir ruhig nehmen. diesen Worten verschwand Ben Gunn im dichten Unterholz. Jim schließt sich vorsichtig an das Blockhaus heran, das von einer Palisade aus dicken Baumstämmen umgeben war. Die Freude des Wiedersehens war groß, denn man hatte Jim schon für tot gehalten. Dieser berichtete nun von seinen Erlebnissen und erfuhr dann, dass es auf dem Schiff zum Kampf gekommen war, als Kapitän Smollett, Dr. Livesey und der Baron ein Boot klargemacht hatten, um selbst auf der Insel nach dem Rechten zu sehen. Nun war die Hispaniola in der Hand der Meuterer. Plötzlich hörten sie außerhalb der Palisade eine laute Stimme. Kapitän Smollett fürchtete einen Angriff auf das Blockhaus und er verteilte an alle Gewehre. Blockhaus, ahoi! Parlamentärflagge! Schnell an die Schießscharten! Das ist sicher eine Falle! Halt! Oder wir schießen! Das ist John Silver! Er schwenkt eine weiße Fahne! Captain Silver möchte an Bord kommen und mit euch reden! Captain Silver? Kennen wir nicht! Wer soll das sein? Ich bin das! Meine Kameraden haben mich zu ihrem Kapitän ernannt! Nach eurer Fahnenflucht von der Hispaniola. Wir sind bereit, uns mit euch zu einigen. Gebt mir euer Wort, Captain Smollett, dass ihr mich nach der Verhandlung wieder unbehelligt aus der Umzäunung herauslasst. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann kommt meinetwegen herein, Silver. Und was eure Sicherheit angeht, so habt ihr mein Wort. Na, das genügt mir, Captain Smollett. Ich weiß, dass ihr euer Wort halten werdet. Mach ihm die Tür auf, Jim. Ich sehe, habt ihr euch hier ein hübsches Plätzchen ausgesucht. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, Silver, dann raus mit der Sprache. Ich will mich kurz fassen. Wir wollen den Schatz haben. Unter allen Umständen. Ihr habt die Karte, in der das Versteck eingezeichnet ist, nicht wahr? Das kann schon sein. Ihr gebt uns die Karte heraus und ich biete euch dafür Folgendes an. Entweder kommt ihr wieder aufs Schiff, nachdem der Schatz an Bord ist, und ich gebe euch mein Ehrenwort, dass ich euch im nächsten Hafen sicher an Land setze, oder ihr bleibt hier. Und ich verspreche euch, das nächste Schiff, das uns unterwegs begegnet, hierher zu schicken, damit es euch abholt. Ihr müsst zugeben, dass mein Angebot sehr großzügig ist. Ist das alles? Mein letztes Wort. Und wenn ihr nicht einwilligt, werden wir von jetzt ab nur noch mit Pulver und Blei zu euch sprechen. Und jetzt hört meine Meinung, John Silver. Ihr könnt den Schatz nicht finden und keiner von euch versteht, das Schiff zu steuern. Also, was soll das große Gerede? Und jetzt macht, dass ihr fortkommt, denn meine Geduld ist am Ende. Das sollt ihr bereuen, Captain Smollett. Ich werde dieses alte Blockhaus zusammenschießen, das ihr wie die Hasen herumpurzelt. An die Schießscharten und feuern, was das Zeug hergibt, sobald sie angreifen. Zurückgebliebenen, welchen Preis sie für ihren Sieg bezahlen mussten. Zwei Diener des Barons lagen tödlich getroffen neben den Schießscharten. Kapitän Smollett war schwer verwundet. Von den Seeräubern waren fünf nicht mehr am Leben. Jim Hawkins überlegte nun, wie er den Meuterern einen neuen Schlag versetzen konnte, und da fiel ihm das Boot von Ben Gunn ein. Sein Plan war, mit dem Boot hinaus zum Ankerplatz der Hispaniola zu fahren, verlassen vor der Küste lag, die Ankertaue zu durchschneiden und dann den Schoner an Land treiben zu lassen, in eine versteckte Bucht. Ohne seinen Freunden von seinem Vorhaben zu erzählen, denn sie hätten ihn sicher zurückgehalten, schlich sich Jim in der Nacht aus dem Blockhaus. Er fand Ben Gunns Boot an der angegebenen Stelle unter dem weißen Felsen. Mit viel Geschick gelang es Jim, das kleine Fahrzeug in die Nähe der Hispaniola zu steuern und die Ankertaue durchzuschneiden. Die Flut trieb den steuerlosen Segler an die Nordküste der Insel, wo er im seichten Ufersand liegen blieb. Es war schon hell, als Jim Ben Gunns Boot wieder an der alten Stelle versteckte. Und da die Nacht ziemlich anstrengend für ihn gewesen war, legte er sich erstmal unter ein Gebüsch und schlief sich aus. Als er wieder erwachte, war schon die zweite Nacht angebrochen und er beschloss, zurück zu seinen Freunden zu gehen. Im Blockhaus war es stockfinster. Als Jim gerade zu seinem Schlafplatz schleichen wollte, ertönte die schrille Stimme von Silvers Papagei. Goldene Dublonen! Goldene Dublonen! Wer ist da zum Teufel? Eine Fackel her, schnell! Ach, sieh da, Jim Hawkins. Das ist wirklich brav von dir, dass du dich auf unsere Seite geschlagen hast, mein Junge. Alle Mann an Bord! Alles klar, Junge! Halt den Schnabel, Captain Flint! Seid ihr in das Blockhaus hereingekommen, John Silver? Gestern Morgen kam Dr. Liffey mit der Parlamentärsflagge zu uns und erzählte uns, dass die Hispaniola fort sei. Und wirklich, der alte Kasten war verschwunden. Deine Freunde haben dann das Blockhaus verlassen, weiß der Teufel warum. Außerdem haben sie uns freundlicherweise die Karte von der Insel überlassen. Es scheint, dass deine Leute die Nase von der Schatzsuche voll haben. Morgen früh werde ich mit meinen Kameraden Flints Schatz heben. Du wirst uns dabei helfen, Jim. Und ich verspreche dir, dass du einen genügend großen Anteil davon abbekommst. Was machst du für Umstände mit ihm selber? Der Bengel quatscht so viel, schicken wir ihn doch zur Hölle. Verrückt, steck das Messer weg! Dass mir keiner von euch den Jungen anrührt. Überleg doch mal. Das Schiff ist weg. Wie sollen wir jemals mit dem Schatz von dieser verfluchten Insel wegkommen, wenn wir nicht noch etwas in der Hand haben? Und da ist Jim Hawkins eine gute Geisel. Jetzt verstand Jim, warum John Silver so überaus freundlich zu ihm war. Aber er konnte sich nicht erklären, warum seine Freunde das Blockhaus aufgegeben und den Piraten die Karte überlassen hatten. Am nächsten Morgen machten sich die Meuterer auf den Weg zur Schatzsuche. John Silver hatte Jim mit einer Leine an sich gefesselt. Die beiden gingen am Schluss. Silver verlangsamte das Tempo, sodass er und Jim einen kleinen Abstand zu den anderen bekamen. Jim, du weißt, dass ich dir gestern das Leben gerettet habe. Wenn meine Kameraden sehen, ich lieber tot als lebendig. Aber ganz im Vertrauen, meine Leute sind Dummköpfe. Und ich kann mich nicht auf sie verlassen. Sie haben sogar versucht, mich abzusetzen und mir den schwarzen Brief geschickt. Aber sie fürchten mich. Die Schatzsuche heute ist nicht ungefährlich. Und da ist es gut, wenn wir beide zusammen sind. Und versprich mir etwas, Jim. Du wirst deinen Leuten erzählen, was ich für dich getan habe. Warum ist euch das so wichtig, Silver? Deine Freunde werden sich dankbar erweisen und mich nicht an den Galgen bringen, vor dem ich eine entsetzliche Angst habe, wenn wir jemals nach England zurückkehren sollten. Gut, Silver. Ich gebe euch mein Wort. Du bist ein guter Junge, Jim. Einen Schreckensruf aus und blieb stehen. Vor ihm im Gras lag ein menschliches Skelett auf dem Boden, an dem noch einige Kleidungsfetzen hingen. Das war sicher einer von Flints Matrosen. War kein schöner Anblick für dich, Chimbers. Eigenartig, wie er da die Hände über den Kopf ausgestreckt. Mir kommt ein Gedanke, Leute. Wisst ihr, was die Lage des Skeletts bedeutet? Keine Ahnung, Silver. Diese Knochen sind sozusagen ein Wegweiser zum Schatz. Steht in der Karte nicht, der Schatz liegt Ost, Südost, zu Ost. Ja. Vergleicht die Richtung mit dem Kompass. Ja, Stimmt genau. Ost, Süd, Ost, Ost. Ich muss schon sagen, ein ziemlich makaber Scherz vom alten Freund. Die Leute! War das nicht Flint? Genau das waren Flints letzte Worte. Keiner auf dieser Insel weiß etwas von Dani, keiner außer uns. Aber verdammt nochmal, ich bin hierher gekommen, um Flints Gold zu holen und ich werde es holen. Dein Geist und dein Teufel soll mich daran hindern. Hüte dich, John Silver. Ein Geist kann man nicht heraufbauen. Warum fordert der Feiglinge? Da drin stehen die drei hohen Bäume. Das ist die Stelle, die auf Flints Karte verzeichnet ist. John Silver stürmte los und zog Jim an der Leine hinter sich her. Die anderen folgten den beiden, als sie sich von dem Schrecken erholt hatten. Doch als sie den Platz unter den drei hohen Bäumen erreicht hatten, sahen sie eine tiefe Grube vor sich. Leer. Der Schatz war gehoben worden. Die Meuterer sprangen fluchend in die Grube und begannen wie verrückt zu graben. Aber sie fanden nicht ein Goldstück mehr. John Silver hatte die Situation sofort erkannt und schnell steckte er Jim eine Pistole zu. Nimm die Waffe, Jim. Wir müssen jetzt zusammenhalten, mein Junge. Ich traue deinem Kameraden nicht. Nicht das kleinste Goldstück in dieser verfluchten Grube. Du hast es gewusst, John Silver. Und jetzt werden wir mit dir und diesem Bengel abrechnen. Einen habt ihr getroffen. Die anderen fliehen, Silver. Aber ich hab doch gar nicht geschossen, Jim. Bevor ich noch meine Pistole ziehen konnte, fiel schon der erste getroffen zu Boden. Wer hat dann geschossen? Ich war es. Dr. Livesey, kommt jeder so plötzlich her? Ich stand die ganze Zeit hinter dem Baum dort. Vielen Dank, Doktor. Ihr kamt wirklich im letzten Augenblick, um dem Jungen und mir das Leben zu retten. Und beim Teufel, ist das nicht Ben Gunn? Richtig geraten, Silver. Dann warst du Flints Geisterstimme. Ja, das war ich. Und du bist es auch gewesen, der Flints Schatz ausgegraben hat, nicht wahr? Er liegt schon seit über 2 Jahren in der Felsenhöhle, in der ich lebe. Jetzt verstehe ich auch, Dr. Livesey, warum ihr dem Meuterern die Karte überlassen habt. Ihr wusstet, dass der Schatz längst gehoben war. Du warst plötzlich mitten in der Nacht aus dem Blockhaus verschwunden, Jim. Auf der Suche nach dir traf ich Ben Gunn im Wald. Von ihm erfuhr ich dann, dass der Schatz schon längst ausgegraben war. Aber was nützt uns jetzt das viele Gold? Wir haben kein Schiff, um nach England zurückzukehren. Warum nehmen wir nicht die Española? Was? Sie liegt an der Nordseite der Insel in einer Bucht. Ich habe sie vorgestern Nacht dorthin gebracht. Deswegen habe ich das Blockhaus verlassen. Was wäre aus unserer ganzen Schatzsuche geworden, wenn wir dich nicht mitgenommen hätten, Jim? Du hast uns wieder einmal aus einer heiklen Situation herausgeholfen. Ich danke dir, Jim Hawkins. In den nächsten Tagen wurde Flints Schatz aus Ben Gunns Höhle auf die Hispaniola gebracht. John Silver spielte den reuigen Sünder und es wurde beschlossen, ihn mit nach England zu nehmen. Seine Kameraden aber, die Meuterer, wurden auf der Insel zurückgelassen. Dr. Livesey sorgte dafür, dass man ihnen genügend Proviant, Pulver, Blei, Medikamente und ein großes Fass Rum daließ. Als die Hispaniola in See stach, standen die Seeräuber am Strand. Noch lange hörte man ihr jämmerliches Rufen und Schreien, man möge sie doch nicht auf dieser verfluchten Insel zurücklassen. Im nächsten Hafen, der unterwegs angelaufen wurde, gelang es John Silver zu entkommen. Aber er war nicht mit leeren Händen geflohen. In aller Heimlichkeit hatte er die Schatzkammer aufgebrochen und sich seinen Anteil von Flints Gold mitgenommen. Man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Die anderen aber kehrten reich und wohlbehalten nach England zurück.